Da starb Samuel, und ganz Israel versammelte sich und betrauerte ihn, und man begrub ihn bei seinem Hause in Rama. Und David machte sich auf und zog hinab in die Wüste Maon. Nun lebte in Maon ein Mann, der hatte sein Geschäft in Karmel. Der Mann war sehr reich, er besaß 3000 Schafe und 1000 Ziegen. Er eben mit der Schur seine Schafe in Karmel beschäftigt. Der Mann hieß Nabul und sein Weib Abigail. Sie war eine Frau von gutem Verstand und schönem Äußeren, der Mann hingegen roh und bösartig, er war ein Kalebiter. Als nun David in der Wüste vernahm, dass Nabal in der Schafschur begriffen sei, schickte David 10 Leute ab. Und David gebot den Leuten, geht nach Karmel hinauf, begebt euch zu Nabal, grüßt ihn in meinem Namen und richtet meinem Bruder aus, du selbst bist wohlbehalten, dazu auch deine Familie, sowie dein ganzer Besitz. Nun habe ich gehört, dass man bei dir Schur hält. Da nun deine Hirten in unserer Nähe Gewalt haben, ohne dass wir sie beschimpften oder dass etwas von ihnen vermisst wurde, solange sie in Karmel waren, frage nur deine Leute, so werden sie es dir sagen, so magst du dich den Leuten freundlich erweisen. Wir sind ja zu einem Festtage gekommen. Gib also deinen Sklaven und deinem Sohne David, was du gerade zur Hand hast. Als nun Davids Leute hinkamen, richteten sie diesen Auftrag Davids vollständig aus und warteten sodann. Nabal aber erwiderte Davids Knechten also, wer ist David? Wer ist der Sohn Isses? Heutzutage gibt es genug Knechte, die ihrem Herrn davonlaufen. Soll ich etwa mein Brot, meinen Wein und mein Schlachtvieh, das ich für meine Scherer geschlachtet habe, nehmen und an Leute weggeben, von denen ich nicht einmal weiß, woher sie sind? Da wandten sich Davids Leute zum Rückweg, gingen heim und meldeten ihm genau, was vorgefallen war. Da gebot David seiner Schar, jeder gürte sein Schwert um. Dann gürtete David auch sein Schwert um, und sie marschierten unter Davids Führung aus, bei 400 Mann stark, 200 aber blieben beim Gepäck. Inzwischen hatte einer von den Knechten Abigail, dem Weibe Nabals, die Kunde hinterbracht, eben hat David von der Wüste aus Boten geschickt, unseren Herrn grüßen zu lassen, aber er fuhr auf sie los. Und die Männer sind doch sehr gut gegen uns, wir sind nicht beschimpft worden und haben nie etwas vermisst, wenn wir auf dem Felde waren, solange wir in ihrer Nähe umherzogen. Sie waren eine Mauer um uns bei Nacht wie bei Tage, solange wir in ihrer Nähe die Schafe hüteten. Besinne dich daher, was du jetzt tun willst, denn das Verderben ist beschlossen über unseren Herrn und über sein ganzes Haus, er selbst aber ist ein zu bösartiger Mann, als dass man mit ihm reden könnte. Da nahm Abigail schleunigst 200 Brote, 2 Schläuche mit Wein, 5 fertig zubereitete Schafe, 5 siegeröstetes Getreide, 100 Rosinentrauben und 200 Feigenkuchen, packte sie auf Esel und gebot, ohne ihrem Manne Nabal etwas davon zu sagen, ihren Leuten, geht mit voraus, ich folge euch sogleich nach. Während sie nun vom Berge verdeckt auf einem Esel abwärts ritt, kam plötzlich David mit seinen Leuten den Berg herunter auf sie zu, so dass sie auf sie stieß. David aber hatte erwogen, rein umsonst habe ich dem seine gesamte Habe in der Wüste behütet, so dass nie etwas von seiner gesamten Habe vermisst wurde, er aber hat mir Gutes mit Bösem vergolten. Dies und das tue Gott David an, wenn ich von allem, was sein ist, bis der Morgen tagt, einen, der an die Wand pisst, übrig lasse. Als nun Abigail David erblickte, stieg sie eilends vom Esel und warf sich zur Erde niedergestreckt vor David auf ihr Angesicht, warf sich ihm dann zu Füßen und rief, auf mir, mein Herr, liegt die Schuld. Möchte deine Sklavin vor dir reden dürfen, und möchtest du den Worten deiner Sklavin Gehör schenken? Möchte sich doch mein Herr um diesen nichtswürdigen Menschen, den Nabal, nicht kümmern, denn wie er heißt, so ist er, Nabal heißt er, und voll Torheit ist er, ich aber, deine Sklavin, habe die Leute meines Herrn nicht gesehen, die du gesandt hast. Nun denn, mein Herr, so wahr Jahwe lebt und so wahr du lebst, den Jahwe davon zurückgehalten hat, in Blutschuld zu geraten und dir mit eigener Hand zu helfen, nun, mögen Nabal gleich werden deine Feinde und wer über meinen Herrn Unheil bringen will. Nun denn, dies Geschenk, das deine Sklavin meinem Herrn mitgebracht hat, lass den Leuten geben, die das Gefolge meines Herrn auf seinen Zügen bilden. Vergib deiner Sklavin ihr Vergehen, denn Jahwe wird meinem Herrn ein dauerndes Haus schaffen, weil mein Herr die Kämpfe Jahwes kämpft, und sich kein Unrecht an dir finden wird dein Leben lang. Wenn ein Mensch sich erhebt, dich zu verfolgen und dir nach dem Leben zu trachten, so möge das Leben meines Herrn eingebunden sein in das Bündel der Lebendigen bei Jahwe, deinem Gotte, das Leben deiner Feinde aber möge er fortschleudern in der Schleuderpfanne. Wenn dann Jahwe an meinem Herrn ganz so tut, wie er dir Gutes verheißen hat und dich zum Fürsten über Israel bestellt, so wird dir das nicht zum Anstoß und Fallstrick gereichen, dass mein Herr unschuldig Blut vergossen und sich mit eigener Hand Hilfe geschafft hätte. Wenn aber Jahwe meinem Herrn wohltun wird, so denke an deine Sklavin. David erwiderte Abigail, gepriesen sei Jahwe, der Gott Israels, der dich mir heute entgegengeschickt hat, gepriesen deine Klugheit und gepriesen du selbst, die mich heute davon zurückhielt, dass ich in Blutschuld geriet und mir mit eigener Hand half. Aber so wahr Jahwe lebt, der Gott Israels, der mich abgelten hat, dir Übles zu tun, wenn du nicht geeilt hättest, mir entgegenzukommen, es wäre Nabal, bis der Morgen tagte, nicht einer übrig geblieben, der an die Wand pisst. Hierauf nahm David, was sie ihm mitgebracht hatte, von ihr an und zu ihr selbst sprach er, geh unbesorgt heim. Sieh, ich habe dir Gehör geschenkt und Rücksicht auf dich genommen. Als aber Abigail zu Nabal heimkam, da hielt er eben im Hause einen Schmaus, wie ein Königsmahl. Nabals Herz war guter Dinge, und er war schwer betrunken. Daher sagte sie ihm nicht das Geringste, bis der Morgen tagte. Am andern Morgen aber, als der Rausch von Nabal gewichen war, erzählte ihm sein Weib, was vorgegangen war. Da erstarb sein Herz in seinem Leibe und er wurde wie ein Stein. Und es währte etwa 10 Tage, da schlug Jahwe Nabal, dass er starb. Als nun David hörte, dass Nabal tot sei, rief er aus, gepriesen sei Jahwe, der meine Beschimpfung an Nabal gerochen und seinen Knecht vom Unrecht zurückgehalten hat, während Jahwe das Unrecht Nabals auf ihn selbst zurückfallen ließ. Darauf sandte David hin und warb um Abigail, um sie sich zum Weibe zu nehmen. Als nun Davids Untergebene zu Abigail nach Karmel kamen und um sie warben, indem sie sprachen, David schickt uns zu dir, um dich zu holen, dass du sein Weib werdest, da erhob sie sich, warf sich dann mit dem Angesicht zur Erde nieder und rief, dein Sklavin betrachtet sich als Magd, bereit, den Untergebenen meines Herrn die Füße zu waschen. Sodann stand Abigail schleunigst auf und bestieg ihren Esel, ebenso ihre 5 Mädchen, die ihr Gefolge bildeten. So folgte sie den Abgesandten Davids und wurde sein Weib. Ahinom aber hatte sich David aus Jezreel geholt, so wurden beide zumal seine Frauen. Saul hingegen hatte seine Tochter Michal, das Weib Davids, Palti, dem Sohne des Leis aus Galim, gegeben.